Erster, dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Sie fragen ihn. Zweiter, warum halten deine Jünger nicht die Regeln der Alten? Sie waschen ihre Hände nicht vor dem Essen. Dritter, Jesus antwortete, warum brecht ihr Gottes Gebot wegen eurer eigenen Regeln? Vierter, Gott hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wer schlecht über Vater oder Mutter spricht, muss sterben. Fünfter, aber ihr sagt, wenn jemand zu Vater oder Mutter sagt, ich gebe mein Geld Gott. Sechster, dann muss er Vater und Mutter nicht ehren. So macht ihr Gottes Gesetz ungültig wegen eurer Regeln. Siebter, ihr seid Heuchler. Jesaja hat über euch die Wahrheit gesagt. Achter, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten. Aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Neunter, sie ehren mich umsonst. Sie lehren nur Regeln von Menschen. Zehnter, Jesus rief die Leute zu sich. Er sagte zu ihnen, hört gut zu und versteht das Elfte. Was in den Mund geht, macht den Menschen nicht unrein. Was aber aus dem Mund kommt, das macht den Menschen unrein. Zwölfter, dann kamen die Jünger zu Jesus. Sie sagten, weißt du, dass die Pharisäer sich über deine Worte ärgern? Dreizehnter, er antwortete, jede Pflanze, die mein Vater im Himmel nicht pflanzt, wird ausgerissen. Vierzehnter, lasst sie. Sie sind blinde Führer für blinde Menschen. Wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in eine Grube. 15. Petrus sagte zu Jesus, erkläre uns dieses Beispiel. 16. Jesus sagte, versteht ihr es immer noch nicht? 17. Versteht ihr nicht, alles, was man isst, geht in den Bauch. Dann kommt es wieder heraus. 18. Was aber aus dem Mund kommt, das kommt aus dem Herzen. Das macht den Menschen unrein. 19. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Auch Mord, Ehebruch, sexuelle Sünden, Diebstahl. Und falsche Aussagen, schlechte Worte. 20. Diese Dinge machen den Menschen unrein. Mit ungewaschenen Händen essen, macht den Menschen nicht unrein. 21. Jesus ging von dort weg. Er zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. 22. Eine Frau aus Kanaan kam. Sie rief, Herr, Sohn Davids, hilf mir. Meine Tochter hat einen bösen Geist. 23. Jesus sagte kein Wort zu ihr. Seine Jünger kamen und baten ihn, schick sie weg. Sie schreit hinter uns her. 24. Er antwortete, ich bin nur zu den Menschen von Israel gesandt. Sie sind wie verlorene Schafe. 25. Die Frau kam und kniete vor ihm. Sie sagte, Herr, hilf mir. 26. Er antwortete, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen. Man soll es nicht den kleinen Hunden geben. 27. Sie sagte, ja, Herr. Aber die kleinen Hunde essen doch auch die Krümel. Diese fallen vom Tisch ihrer Herren. 28. Jesus antwortete ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Es soll geschehen, wie du es willst. In diesem Moment wurde ihre Tochter gesund. 29. Jesus ging von dort weg. Er kam an den See Genesaret. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dorthin. 30. Viele Menschen kamen zu ihm. Sie brachten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und andere Kranke. Sie legten sie Jesus vor die Füße. Jesus heilte sie alle. Die Leute staunten sehr. 31. Sie sahen, Stumme sprachen, Krüppel waren gesund. Lahme gingen, Blinde sahen. Sie lobten den Gott Israels. 32. Jesus rief seine Jünger. Er sagte, ich habe Mitleid mit den Leuten. Sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts gegessen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken. Sie könnten auf dem Weg schwach werden. 33. Die Jünger fragten ihn, woher sollen wir hier in der Wüste Brot nehmen? Wir können so viele Menschen nicht satt machen. 34. Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, 7 Brote und ein paar Fische. 35. Jesus sagte den Leuten, sie sollen sich auf den Boden setzen. 36. Er nahm die 7 Brote und die Fische. Er dankte Gott. Dann brach er das Brot und gab es den Jüngern. Die Jünger gaben es den Leuten. 37. Alle aßen und wurden satt. Sie sammelten die Reste ein. Es waren 7 Körbe voll. 38. Es waren 4000 Männer, die aßen. Frauen und Kinder waren nicht mitgezählt. 39. Jesus schickte die Leute weg. Er stieg in ein Boot und fuhr in die Gegend von Magadan.